Dieser Schmerz in meiner Seele. Dieser Schmerz. Ihr denkt, es wäre cool, auf krank zu machen, doch den Sinn hinter den Taten habt ihr nicht erkannt. Ich wandel auf der Erde so verbrannt, als wäre ich lebendig durch die Hölle gegangen. Eingenommen durch den Zwang, der mein Handeln kontrolliert. Ihr seid nicht wie ich, und ich bin nicht wie ihr. Denn uns trennen Banden und das Gift tropft auf Papier. Wenn ich meine Feder schwing, steckt der Schmerz in jeder Zeile drin. Dieser Schmerz, der mich macht, zu dem ich bin, lässt mich wandeln durch die Nacht. Und ich kann ihm nicht entfliehen, keine Ruhe oder Rast, die ich je find. Jeder Atmer wird zur Last, denn die Menschen, sie sind blind. Und ich nehme doch stark an, dass es alles so stimmt, was die Dämonen mir flüstern. Die Dämonen. Ich gegen mich und gegen euch alle. Meine Hoffnung in der Eiswüste verloren. Ich gegen mich und gegen euch alle. Meine Hoffnung bei meiner Geburt gestorben. Niemand so zu sein wie der Rest dieser Menschen. Kein eigenständig Denken, was sie an den Tag legen. In meinem Leben gab es viel zu viel Enttäuschung. Deswegen hab ich der Menschheit abgeschworen. So abgeschottet, ausgegrenzt. Keiner, der mich wirklich kennt. Ich bin ein guter Mensch, der von Hass gelenkt. Seine Zeit investiert in Sachen, die mich dazu führen, dass ich Stück für Stück meinen Verstand weiter verliere. Genie und Wahnsinn liegen nah zusammen, es ist ein ewiger Kampf. Und wie lang halte ich noch stand? Suizid ist keine Wahl. Lieber lebe ich 1000 Jahre mit dieser Qual. Doch der menschliche Zerfall schreitet immer mehr voran, bis ich nicht abwenden kann. Mir ist es nicht gelungen, diese ersehnte Veränderung, die ich herbeiführen wollte, anders als alle Leute. Hab ich zerstörte Träume, auf denen ich versäumte, neue Sachen anzustreben. Welchen Sinn hat dieses Leben? Und wer kann mir die Antwort auf meine Fragen geben? Ich gegen mich und gegen euch alle. Meine Hoffnung in der Eiswüste verloren. Ich gegen mich und gegen euch alle. Meine Hoffnung bei meiner Geburt gestorben. Niemand so zu sein wie der Rest dieser Menschen. Kein eigenständiges Denken, was sie an den Tag legen. In meinem Leben gab es viel zu viel Enttäuschung. Deswegen hab ich der Menschheit abgeschworen.